Abschnitt 41 von Der feurige Busch von Paul Zech, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Bäume im Fenster. Oh, ihr tausendfach gereichten Hände durchs Fenster, Baum in Baum, nun bin ich nicht mehr so allein im Raum, befangen nicht vom kalten Stein der Wände. Geflüstertes vor Brüdern reißt empor den Dunkelschmerz der einsam Stunden, Ströme des Herzens haben heimgefunden und von den Augen stürzt der graue Fluch. Es ist noch Welt, es ist noch Blaues in der Welt. Ja, plötzlich singen alle Bäume und haben Sterne und den Mond im Samt der Säume. Von lauter Himmel bin ich schon umstellt, in meinem Munde zerfließt als Lobgesang die Stunde. Ende von Bäume im Fenster, aufgenommen von Margot.